First recording under the feed the river. I just hit a fish with a microphone. Feed the river. Hallo. Zu Feed the River. Feed the River. Herzlich willkommen bei unserem Feed the River Podcast, unserer Audiodokumentation, unserem Rückblick, Rückschau, akustischen Reise, dem Fluss entlang. Diesmal ist der vierte Tag von Feed the River. Willkommen bei unserer Audiodokumentation. Und zwar waren wir da am sogenannten Fortensteg. Ein Zusammenfluss an der unmittelbaren der Auffahrt vom Kassberg, am Hang quasi, auf einer Brücke und einer Treppe. Und dort fließen der Kappelbach und die Chemnitz zusammen. Und das war der Schauplatz von einem Workshop des Krachkistenorchesters unter der Leitung von Tintin Padron. Das waren große Kisten, Klangboxen, die mit verschiedenen kleinen Synthesizern und Oszillatoren bestückt waren und durch Drehen der Regler ihren Klang veränderten. Alle sehr schick gestaltet und zum Workshops gab es auch Bier und Jogginganzüge, was alles Teil der schlussendlichen Performance ist. Und zunächst stellte sich jeder vor, machte einen beliebigen Klang mit einer der beliebigen Kisten und dann einigte man sich auf, quasi in Form eines musikalischen Stammtisches, auf die gemeinsame Kompositionsstrategie. Es wurden Gruppen gebildet und es wurde ein Ort diskutiert und gefunden für die eigentliche Konzertsituation, um dann unter der orchestralen Dirigentenleitung von Tintin gemeinsam im Fluss zu musizieren. Das war also wirklich das Highlight, an dem sich Jung und Alt beteiligten und mitten im Fluss gemeinsam im Grunde Krach erzeugten. Es haben ungefähr 12 TeilnehmerInnen mitgemacht und aus den Krachkisten rausgeholt, was sie konnten. So, sie haben aufeinander gehört, gegeneinander angespielt und dem Trubel der Großstadt einen krachigen Kontrapunkt aufgedrückt, der eher an Welle als an Teilchen erinnerte. Und beeindruckend entwickelt wurde, ja, aus eigentlich einem offenen, kollektiven Prozess, wo das Rauschen von Anfang an essentieller Bestandteil des Kompositionsprozesses war, das Hintergrundrauschen. Und dann haben den Abend abgerundet die beiden KünstlerInnen, die beiden lokalen KünstlerInnen Florian Merkel und Jens aus der Wäsche, die sich dem Fantasiewesen Eidex widmeten. Das ist also ein künstlerisches Konzept, eine Form, die die beiden schon häufiger eingenommen haben zusammen. Also sie haben sich als Eidex zusammengeschlossen, getarnt und als Eidex agiert. Angelehnt an eine alte Sage vom Nix, der als Projektionsfläche für Ängste und Hoffnungen diente. Das habt ihr im ersten Podcast, im Vortrag von Jan Weise, auszugsweise hören können. Und Die Performance der beiden kulminierte am Ende in einen kollektiven, offenen Gestaltungs-, in einen Treiben, in ein Gestaltungstreiben, wo schlussendlich auch das Publikum mal mit im Fluss war und mit den beiden zusammen sang. Ja, die haben im Grunde freie Stücke improvisiert, die sich ja mit den Thematiken Umwelt, mit dem Fluss, mit der Tierwelt auseinandersetzten und das in sagenhafter Form symbolisch verarbeiteten. Ja, ich wünsche euch viel Freude beim Hören dieser sehr spannenden, sehr abwechslungsreichen Sendung und ja, ich freue mich auf das nächste Mal und den fünften Teil dann unserer Feed the River Reihe. Viel Spaß, fließt gut! Welcome everyone to the Krachkisten Orchestra Workshop! We will start with the most important point, that which is that there's free beer for all the practitioners of the workshop. Oh yeah, I bought you. So if you are thirsty or even not, then just grab a beer. It's a really important part of the process. It's helpful, so I just would recommend to start drinking now, but you can also join later. Next part is the introduction round, which means everybody is introducing him or herself to the group. Name is enough if you're shy, but you can also tell more about yourself and what you do and whatever. And the introduction round also implies that after you said something about you, you grab one of the boxes and try to introduce yourself with sound. And you can choose how long or short this would be. And maybe I start. I'm Tintin. Tintin Patrone is my artist name. 2009 I started to build those boxes when I was still at art school. And we started to with the orchestra with just 5 boxes. Now there are 25, and we have more than 50 members spread everywhere. So most of the time it's like when we got invited, we call some friends, and then there's like hopefully or mostly enough people to join the group. This time we are 6 people from Hamburg, and we brought I think 18 boxes for all interested people to join the project. The idea is to play a concert together at the end, just to all prepare. And yeah, like I said, I studied art, fine arts, and somehow went also into sounds, and now I'm somehow between sound or music and art, and do a lot of those kind of projects where I invite people to join my performance ideas about the boxes. I started building them with a friend who comes from the circuit bending scene. So the oldest boxes, where are they? This one behind Ulf. Yeah. This is the first box ever built, and inside there's a circuit taken out from a toy police car, and we modified it so you can get different sound out of it, and it then becomes playable. And the other boxes, one box was built after the others with the idea to add a different sound. So at the end that we could have a bass section, a trumpet section, kind of a different sounds. So at the end if you combine them you have a spectrum to pretend that you have kind of an orchestra spectrum. Oh yeah, the idea came. There was a Fluxus movement 1914 when the Italians started to build the 2014, they had, or someone wrote a manifest about this sound, kind of like how he was describing how beautiful the sound of war sounded in his mind. And build some of his friends, also super into sound, they started to build instruments sounding kind of the sounds they were witnessing during the war. So there was a lot of noise, and the instrument they built, it was Luigi Russolo, who actually also built an orchestra of itself, built instruments. He did the same, but in a super analog, which means mechanically, and the instruments were called the Brummer, the Surra, the Klirrer. So every instrument had a special name connected to the sound of this instrument. And I tried to do the same in a minimal electronic kind of upgrade. So also the instrument started in an analog way. Some are not really analog anymore. But this is how it is. And yeah, actually, this was the names as well. Yeah, they have names. At some point, I just started to name them by this, or this ZTT is the name of, or the sound of one of the important poems from this manifest. ZTT is actually Zang Tum Tum, which imitates some sound of, I don't know, guns shooting or bombs falling or whatever. And then I added just numbers, like we know them from all these funny devices we all got, like SP-404 and stuff. So some have references in this kind of direction, and at some point I just asked the people joining the orchestra to give them numbers. So yeah, some have numbers. I don't know where this comes from, but yeah. Gonna do the show. So we have to, maybe everybody's getting a drink and we just take a small walk for 2 or 3 minutes to figure out where that could be the best place to play on the concert. But with all together? All together, of course. Don't you think that this is the best place here? There's one suggestion already. So I think that this is the best place. So, we take a walk, yes. Stairs. Ah, the stairs are good as well. Yeah, yeah. Or on the bridge. Ah, both sides of the bridge. Full. Dale, clash. Ah, but okay. It's dangerous. They fall inside. Or like down. In the water. Yeah, that's what I suggested. Already put them in the water. We have to get all wet, then we don't sweat anymore. water is nice. Wie im Kreis. So ein Kreis irgendwie. Echt, im Wasser? Jein. Ja, nee, also auf der Treppe ist schon cool, weil ihr verhandelt privat, ne? Ja? Wir machen das unter uns aus. Danach können wir nachfragen. Und dann stellen wir uns hin und sagen, so machen wir es. Auf jeden Fall. Nee, wir können uns natürlich auch auf diese Geländer setzen, so, ne? So in so einer langen Reihe. Nein, ich aber da hört man sich nicht gut, nur die Kiste. Aber jetzt um zu spielen, so die Kiste Treppe sind Schoß geil. Und dann auch das Bier auf der Kiste balancieren. Das ist schwer. Ich würde sagen, die Treppe ist geil. Und ihr sitzt alle auf dem Geländer? Wir sitzen und haben mehr verschiedene Ebenen. Ich bin schon betroffen. Hier wird noch verhandelt, glaube ich. Wie schmeckt das Essen? Und hier verhandelt ihr über den Ort? Bitte? Verhandelt ihr wo? Ja, ja, ich weiß nicht, hier könnte jemand baden gehen, ne? oder eine Kiste, aber sehr stolpermäßig, wenn man das so betrachtet, aber eigentlich ziemlich geil. Ja, der Sicherheitsexperte. Aber wir wollen ja keine gebrochenen Beine, weder gebrochene Kisten haben. Wir haben schon gedacht, das ist blöd, so, wenn nur die Hälfte vom Orchester zurückkommt. Ja, also, aber im Sinn, wir haben die Bulgarien-Tour überlebt, also insofern. In meiner Zeit leidet man immer. Aber ihr hattet mal eine Bulgarien-Tour? Ja, auf jeden Fall. Und wie viele Gigs? Drei. Drei? Drei. Wow. Und an der zwei oder vier, ne? Dann auch mit so einem Auto. Wie sowas. Ja, eine Woche. Durch Bulgarien, ey, richtig mit dem Bus. Ja. Mit einem sehr guten Busfahrer, sonst wären wir nämlich da im Abhang gelandet. Ja. Bei Unwetter. Das war krass. Und hier, what's the situation here? We think about like if the orchestra is here, the conductor would be there in the water. Which yeah. And then we just put chairs there. Chairs would be nice. Because you can sit on it, and then it's more safe. Maybe. Believe me. Ahora vamos a tomar palopa. No, porque ahora sí, ahora estamos viendo dónde nos ponemos. ¿Dónde se pone, no? Para hacer el concierto de verdad, que era que la gente va a la translation. ¿No? Und wie ist hier so der Stand? Was denkt ihr, ist ein guter Ort? Also für das, ich würde die Kameraleute fragen, so. Die haben gesagt, von der Drohne aus gesehen wäre es super, wenn wir alle im Fluss wären. Ja, ich würde sagen, auch von den Sponsoren her, wollen wir den Fluss füttern? Wir können einfach die Stühle in den Fluss stellen. Die Stühle in den Fluss stellen. Und dann kann man drauf sitzen. Ja, ich finde das also so nah wie möglich am Fluss, sonst geht irgendwie langsam der Sinn flöten. Ja. Okay, ich übermittle das mal. Das ist doch ein starkes Statement. Aber es ist natürlich illegal. Betreten verboten. So. They also think best would be with chairs in the river. I mean. Okay. So. I talked to the other people. They also think it would be best we put their chairs and do it there. Here? Because the concept is feed the river. Ja, ja, klar, das ist das Geilste, ne? Ja. Das kriegen wir hin, oder? Ja, müssen wir gucken. Müssen wir einfach so ein paar Begleitende, nicht alle darunter stolpern auf dem Mal, sondern glaube ich so, ey, hier einer nach dem anderen. Bisschen achten, weil sonst haben wir hier so. Ob Dübel kommt, Ruth soll das ja nicht sein. Nee. Ja, nach und her noch, wollt ihr in Fließrichtung oder gegen Fließrichtung spielen? In Fließrichtung ist geiler, glaube ich. Hm. Weil dann hast blöder du den Sound. Mikrofonieren, ja, aber sonst haben wir zu viel Gegenströmung. Ja, ja. Akustisch. Ja, auch vom Gefälle her ist es doof. Das Ohrgefälle auf jeden Fall. Ja. Okay, dann haben wir das geklärt. Ich gehe mal weiter. Also, kleines Update da hinten in der Runde. Die denken mit Stühlen da drin. Ja, ja, das hat sie mir schon erzählt. Ist das Beste, weil das Konzept ist Feed the River. Und die sagen, Das müssen wir im River machen, sonst macht das keinen Sinn, das Konzept. Also die Kiste kann man auf jeden Fall reparieren, das ist so schlimm. Das kriegen wir hin, mit Stühlen einfach langsam sein und behutsam. Jetzt kommunizieren. Das wird jetzt interessant. Silencio. The decision is... The group, the orchestra decided first we bring down the chairs, then we bring down the instruments, we play in the river, the conductor has to be in the river. Okay. So it's full river experience. Okay. Yeah, fine. And one person needs to stay here and look after our stuff. The kids. But yeah, it's gonna be a wet analog. Yeah. Okay. Wow, das wird ein visionäres Projekt hier. First, we need the chairs. Okay. Okay, chairs. Los geht's, Leute. Machen wir nicht alles für die scheiß Kamera oder was? Hat den Platz für alles gegraben? Hat der gesagt, Tschüss, ne? Ja, danke. Ja, noch zu wenig. I don't know, but it looks good. Ja, kannst weiß alles hier herlegen. Ja, weißt du, falls ich hier. Ja, das ist gut. Das ist ein bisschen slippery. If you check it and then, ah, it's not so, and then like, boom. Tintin, aber da ist keiner. Ja, super, ey, das ist echt geil, ey. Wir ehren das. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Wow. Mit dem Bierkasten in der Mitte. Achso, wir müssen uns umziehen fürs Bild. Ich hab ein Schwab, ey. Das ist eigentlich mal eine vernünftige Aktion. Chemnitz, was geht? Hey Tim, komm her, Bruder! Tim, komm her! Guck mal, zeig dir! Thank you. Bitte Müll einsammeln. Thank you. We'll be right back.

Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tsunami! Zugabe! Das sehen. Sound finden. Was ist denn der Sound der Stunde? Das? Ja! Hey, ihr seid jetzt Eidex. Koordination. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tsunami! Tsunami! Perfekt. Tsunami! Okay. Origami! Was gibt's noch? Salami! Salami, Pizza! Pizza! Salami-Pizza, Salami. Salami. Salami. Salami. Salami. Alles Tsunami mit diesem.